Kundgabe 5504. Empfangen durch Bertha Dutter am 11.10.1952. Grund des geistigen Niederganges: Sucht nach der Materie. Ein wesentlicher Anlass zum geistigen Niedergang der Menschen ist die sich immer steigernde Sucht nach der Materie. Es ist wie eine Krankheit, welche die Menschen überfallen hat, die zu Tode führt. Es ist wie eine immer härter werdende Fessel, die das Leben der Menschen bedroht. Denn es handelt sich nicht um das irdische, sondern um das geistige Leben, das Leben der Seele, das in Gefahr ist. Denn das übergroße Verlangen nach der Materie findet Erfüllung, wie stets der Wille des Menschen selbst es bestimmt, in welchem Zustand sich die Seele befindet. Die harte Materie wird dereinst ihr Los sein, die der Mensch so eifrig anstrebt. Es ist dem Menschen nicht begreiflich zu machen, dass das Verlangen nach der Materie, nach irdischem Besitz, ein Rückschritt bedeutet. Denn er strebt etwas an, was er längst überwunden hatte, was für seine Seele eine harte Gefangenschaft bedeutete, was als Unfreiheit und darum als Qual von der Seele empfunden wurde und jede Erlösung daraus, jeder Fortschritt im Musszustand, dem geistigen Erleichterung brachte. Und nun strebt der Mensch das an, dem seine Seele entflohen ist, weil es eine Fessel war. Alles irdisch-materielle dienet nur dem Körper, der Seele aber nur dann, wenn es überwunden wird, wenn es die Liebe des Menschen anregt zur Tätigkeit, zum Geben, zum sich entäußern, aus Liebe zum Nächsten. Dann kann auch die Materie für das Leben der Seele von Nutzen sein. Doch immer muss es ein Lösen von ihr sein, kein Begehren derselben im Eigennutz. Solange irdische Güter begehrt werden, ist das Verlangen nach geistigem Gut nicht oder nur in ganz geringem Maße vorhanden. Die Seele aber kann nichts Irdisches mitnehmen in das geistige Reich, wohl aber geistiges Gut, das allein ihr einen seligen Zustand bereitet. Wenn die Menschen doch nur bedenken möchten, dass schon der nächste Tag das Erdenleben beenden kann und sie darum Vorsorge treffen würden für den Aufenthalt im geistigen Reich. Wenn sie bedenken möchten, dass jeglicher irdischer Besitz für sie wertlos ist und das, was weiterlebt im geistigen Reich, in größter Armut hinübergeht, die der Mensch auf Erden selbst verschuldet, die er leicht hätte abwenden können durch Sammeln geistiger Schätze auf Erden. Wenn er bedenken möchte, dass das Erdenleben, auch wenn es lange währet, nur ein Augenblick ist, gemessen an der Ewigkeit, dass aber die Seele darunter leiden muss, was der Mensch auf Erden versäumte. Doch er kann nur immer und immer wieder hingewiesen werden auf den Leerlauf seines Lebens. Er kann nur immer wieder ermahnt werden, vorauszudenken und nicht seine ganze Erdenlebenskraft zu verschwenden an Güter, die völlig wertlos sind und bleiben. Er ist im Besitz des freien Willens und des Verstandes und kann daher nur belehrt, nicht aber gezwungen werden, das Leben so zurückzulegen, dass die Seele gesundet und kraftvoll eingehet in das geistige Reich. Darum wird den Menschen immer wieder genommen werden, was sie auf Erden so heiß begehren. Es wird ihnen die Vergänglichkeit irdischen Besitzes immer wieder vor Augen geführt werden. Und selig, die erkennen, dass ihr Erdenlebenszweck ein anderer ist als das Anstreben irdischer Güter. Selig, die sich besinnen und geistige Schätze zusammentragen. Selig, die schaffen und wirken für das Heil der Seele. Denn sie werden reich und selig sein im geistigen Reich und nun schaffen und wirken können, weil ihr Reichtum unvergänglich ist. Amen.